meine Küssen denkt dran, sie wird sterben müssen, immer werde Traum verloren, sich aus ihren Lippen bohren. Deine lieben Freunde werden alle wie die Fliegen sterben, sterben werden beide deine Eltern, bleibst ganz alleine. Der böse Sensenmann, der schleppt den Sack für Opa. Ja, der böse Sensenmann schleppt auch den Sack für Oma. Schon sein Kreuz gemacht, gib auch auf deinen Bruder ab, denn es ist bald Mitternacht. Dein Kaninchen ist doch schlapp, ich glaub, es gibt dir Löffel ab, die Zimmerpflanzen gehen ein, verpflichtet, kann das möglich sein? Der Traum von der Unsterblichkeit, für den bleibt dir sehr wenig Zeit. Es ist dunkel und es kracht, du liegst tot im Oberschacht.